Barbarei und Kriegsverbrechen. Nicht nur, aber besonders augenfällig in und um Aleppo. So formuliert es Regierungssprecher Steffen Seibert. Er zählt auf: Angriffe auf die Zivilbevölkerung, gezielte Angriffe auf die Büros der syrischen Weißhelme, der Einsatz nicht erlaubter Waffen und auch die Bombardierung eines humanitären Hilfskonvois gehöre in dieses Bild. Wer für die Bombardierung verantwortlich ist, darüber hat die Bundesregierung laut Seibert keine eigenen gesicherten Informationen. Aber die öffentlich bekannten Hinweise ließen darauf schließen, dass die syrische Regierung verantwortlich sei. Seibert übte außerdem Kritik an Russland. Moskau müsse die Bombardierung ziviler Gebiete durch das syrische Regime stoppen und sei wegen seiner Unterstützung der Syrer auch verantwortlich. Ohne Russlands Unterstützung wäre dieses Regime nicht in der Lage, seinen menschenverachtenden Krieg gegen die eigene Zivilbevölkerung in diesem Ausmaß fortzusetzen. Russland und die USA hatten kürzlich eine Waffenruhe in Syrien vermittelt, die nach wenigen Tagen gebrochen wurde.